Hallo, es ist Freitag, der 23. Juli 2010. Hier beginnt Niemandsland. Ja, ich heiße alle herzlich willkommen an diesem heißen, heißen Freitagnachmittag im Juli hier in Barcelona. Guten Tag, Yolanda. Erstmal herzlich willkommen zurück hier im Niemandsland. Danke und hallo. Wie lange ist das jetzt her, Yolanda, dass du das letzte Mal hier warst? Vielleicht war es Anfang 2008 oder so. Ja, ne? Ja, also ja. Eine lange, lange Zeit. Vor anderthalb Jahre ungefähr. Ebenfalls hier im Studio natürlich Nazila, hallo. Hallo. Wir freuen uns, dass du wieder hier bist. Ja, ich mich auch. Und Werner ist auch wieder dabei. Hallo Werner. Das stimmt, ich bin auch wieder da, aber ich sage jetzt nichts mehr, weil das Studio so rammelvoll ist und so viele Leute müssen reden. Okay. Ja, ihr müsst reden, weil ich habe hier einen CD-Player, der funktioniert nicht. Das heißt, ihr müsst euch jetzt erstmal unterhalten über das, was im Programm passiert, während ich versuche, diesen technischen Schaden zu beheben. Ich habe gerade festgestellt, dass unser CD-Player Nummer 1 nicht geht. Aber er geht nicht, er klingt nicht. Das heißt, ich lasse euch mit dem Rauschen des Ozeans einen Moment. Und vielleicht, Werner, würdest du kurz erzählen, welche Themen du vielleicht für heute vorschlägst? Ja, Niemandsland. Also mir sind im Laufe der Sache der Woche zwei Sachen aufgefallen. Einmal ist heute ja möglicherweise der schwarze Freitag. Warum heute Nachmittag sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden von dem Banken-Stresstest, ja? Und da könnten wir was dazu sagen, ne? Unbedingt, ja. Und dann noch finde ich auch interessant eine Nachricht aus Deutschland, wo also jetzt gerichtlich festgestellt wurde, dass die Partei Die Linke überwacht und bespitzelt werden darf. Ja, das ist jetzt gerichtlich festgestellt. Bisher haben sie es gemacht, außergerichtlich, also bisher war es illegal, wenn der Verfassungsschutz ohne Grund eine Partei bespitzelt, eine demokratische Partei, dann ist das eigentlich ein Alarmzeichen für alle Leute, die etwas auf sich halten. Yolanda, du hast auch etwas mitgebracht heute. Du hast Texte mitgebracht. Ja, ich habe ein paar literarische Texte, wie in früheren Zeiten. Ja. Und ja, mal sehen. Die werden wir nachher lesen, wenn es wieder heißt Literatur von und mit Yolanda. Gut, während jetzt ein Lied erklingt, versuche ich den CD-Player 1 irgendwie zu reparieren. Eine Frage, es gibt Leute, wenn man dir und deinem kleinen Bruder die Zähne ausgeschlagen hätte, Werner, würdest du einen Millionär entführen und versuchen, neue Zähne zu bekommen? Das ist eine theoretische Frage. Millionäre zu entführen, finde ich sowieso positiv. Das sollte man immer machen, wenn es die Möglichkeit gibt, ob die Zähne eingeschlagen sind oder nicht. Warum fragst du? Ja, weil die Gruppe Superpunk hat ein Lied gemacht, das heißt Neue Zähne für meinen Bruder und mich. Das hören wir jetzt. Superpunk. Neue Zähne für meinen Bruder. Geboren. Ich wollte neue Zähne. nicht böse geboren. Ich wollte eine neue Szene für meinen Bruder und mich. Ja, mittlerweile habe ich auch den Fehler gefunden bei CD Player 1. Da war der Main Mix Knopf illegalerweise irgendwo gedrückt und die Knöpfe sind so klein. Da muss man manchmal tasten, um das zu sehen. Yo, das war also der Hit von Superpunk. Neue Szene für meinen Bruder und mich. Sozialer Realismus als Postpunk Musik aus Hamburg. Übrigens von dem Label Large Door. Ich war am letzten Dienstagabend. Zweimal im Jahr treibt es mich hier in die Calle Tallers in Barcelona. Da gibt es einen Plattenladen, der heißt Discos. Ich mache hier keine Reklame, ich mache das nie, aber dieser Laden ist eine Sensation. Discos Revolver. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Unglaublich, der Laden. Der spezialisiert auf Hard Rock, Heavy, Gothic, Dark, Dark Metal. Alles, was schräg, abartig und freakig ist, das findet man in diesem Laden. Die haben irre Discounterpreise und man kann Raritäten finden und Funde machen. Und immer wenn meine Patentochter Iris hier zu Besuch ist, die geht auch immer in den Laden, die war vor 2 Jahren noch Gotiker, schwarz gekleidet, mit schwarzen Klamotten. Jetzt nicht mehr, jetzt ist sie irgendwie Gia oder Picha oder wie die sich nennen da unten. Gotiker auf Deutsch, das sind doch die Gruftis. Gruftis, ne? Genau, ja. Das sind Gruftis. Die war also Grufti und geht aber immer gerne noch in diese Straße und in diese Läden. Das ist schon fantastisch. Und da habe ich eine Platte entdeckt und zwar Jubelado. Für 3 Euro kann man ja ausgeben. Ist ein Sampler des Hamburger Indie-Rock- und Indie-Post-Punk-Labels Large Door. Das heißt das goldene Zeitalter. Und da gibt es solche Sachen. Fantastisch. Post-Punk, Super-Punk. Was ist passiert? Heute kommt hier eine ganz brutale Meldung eigentlich. Die ist wirklich sehr hart. Die Meldung kommt direkt aus Moskau. Ich habe sie hier auf dem Spiegel Online-Fenster geöffnet. Und da geht es um Russland. Russland ist im Niemandsland ja selten vertreten, wenn höchstens mit ein bisschen russischen Punk oder Punk aus Moskau. Jolanda, du hast mir einmal Messer für Frau Müller aufgenommen. Das ist russischer Glamour-Punk, ne? Glamour-Punk aus Moskau. Und hier haben wir jetzt im Morgengrauen haben rund 100 vermummte Schläger ein Camp von Umweltaktivisten bei Moskau überfallen. Sie trampelten Zelte nieder, verletzten viele Naturschützer. Dann griff die Miliz ein und verhaftete die Opfer. Die Angreifer überraschten die Umweltschützer im Morgengrauen. Um 5 Uhr am Freitagmorgen, am heutigen Freitagmorgen, attackierten mehrere Trupps Vermummte ein Zeltlager, das Ökoaktivisten unweit der Moskauer Stadtgrenze aufgeschlagen hatten. Die insgesamt 100 Angreifer verhüllten ihre Gesichter mit Tüchern und schwarzen Sturmhauben. Sie riefen: "Wir sind gekommen, um aufzuräumen und zu töten." Dann griffen sie die Umweltschützer an, trampelten deren Zelte nieder und verletzten mehrere Aktivisten. Notrufe bei der Polizei blieben zunächst ungehört. Später schickte die Miliz 40 Mann der Sondereinheit OMON, die jedoch nicht die Angreifer verhafteten, sondern die Umweltschützer sowie mehrere Journalisten. Nach Angaben von Radio Svoboda wurden bei den ruppigen Festnahmen mehrere Personen verletzt. Seit mehr als 3 Jahren widersetzen sich die Waldschützer Pläne der russischen Zentralregierung und der örtlichen Verwaltung, eine Schneise durch den Wald von Schimki zu schlagen. Er gilt ihnen als grüne Lunge Moskaus, als ein beliebtes Naherholungsgebiet. Eine neue Schnellstraße soll mitten durch das Gelände gebaut werden und Moskau mit dem rund 700 Kilometer entfernten St. Petersburg verbinden. St. Petersburg war früher Leningrad. Das passiert in Russland. Über Russland haben wir noch, berichten wir eigentlich selten. Kommt einem bekannt vor, oder? Hätte das auch hier passieren können, Werner, Nasila, Yolanda? Hier oder in Deutschland, weil spekulieren wir drüber. Wer waren die vermummten Angreifer? Also ich bin zu 99% sicher, irgendwelche Nazi-Gruppen, die es ja leider auch in Russland zuhauf gibt. Ja. Ja. Und die natürlich von der Geheimpolizei nach Belieben auch eingesetzt werden können. Rechtsradikale sind natürlich immer ein Instrument, das die Geheimdienste spielen können wie ein Piano, wie ein politisches Klavier. Mal drücken sie die Moll-Taste, mal die Dur-Taste. Leider ist das so. Gut, Realität aus Russland. Yolanda, du hast ein Wörterbuch und Nasila, du hast ein Buch über Albert Einstein oder von Albert Einstein, mein Weltbild. Ja. Erzähl mal, steht das bei dir auf dem Programm heute? Ja, ich wollte was über Einstein bringen. Also wenn das noch reinpasst, würde ich mal sehen. Es passt rein, weil du bist ja auch das Programm. Das heißt, dein Programmteil, der wird reinpassen. Über Einstein, über die Person oder über das Café Einstein in Berlin? Das Café Einstein in Berlin kenne ich gar nicht. Ah. Aber vielleicht könnt ihr mir dann später was darüber erzählen. Na, einmal solltest du da vielleicht schon hingehen, das reicht dann. Café Einstein ist ein Nobel-Künstler-Café in der Kantstraße, glaube ich, in Berlin. Oder wo ist das? Kantstraße? Ja, ich glaube, es ist am Einsteinufer. Einsteinufer, gut. Und da kann man sehr lecker auch nachts Kuchen essen, Kaffee trinken und kann auch sehr prominente Leute treffen. Eben. Am Anfang war das noch ganz witzig und so, aber dann hat sich es doch recht schnell in so eine Schickimicki-Sache verwandelt, ne? Wie ja, häufig. Ja, das ist klar, richtig. Aber auch der Vorteil ist natürlich, da treffen sich alle möglichen Leute. Ne? Das heißt, man sieht da die schlimmsten Schickimicki-Leute, aber auch die schrägsten Bohem-Künstlerfiguren und irgendwelche Punkmusiker und alles Mögliche. Das heißt, ist doch eine relativ offene Geschichte im Café Einstein. Mhm. Gut. Aber auf die Frage, weil du hast mich ja gefragt, was ich über ihn bringe. Ich werde was erstmal über ihn erzählen und dann habe ich dieses Buch, Mein Weltbild, das ist quasi, da sind halt die ganzen Zitate, Briefe, alles, was von Einstein mal geschrieben oder gesprochen worden ist, niedergeschrieben und ich habe da so ein paar Sachen, ich habe da ein bisschen rumgestöbert, ich war bei einem Freund zu Hause, habe das entdeckt und habe da so ein paar Sätze irgendwie rausgeschrieben, also nicht rausgeschrieben, rausmarkiert und dachte, vielleicht kann ich dir mal vorlesen, vielleicht können wir darüber sprechen, also wie wir lustig sind, keine Ahnung. Albert Einstein ist ja ein, sagen wir, ein großer Mensch des vergangenen Jahrhunderts, bei dem es sich lohnt, zu verweilen und über ihn zu reden, seine Theorie, sein politisches Engagement. Einstein repräsentiert ja sehr viele Dinge und Einstein als Deutscher, als Jude, als herausragender Physiker, als Begründer der Relativitätstheorie bietet natürlich jede Menge Gesprächsanlass. Wenn ihr einverstanden seid, bringen wir ein Lied und dann geht's mit Einstein weiter. Beginnen wir einfach das Programm mit Albert Einstein. Für mich auch eine Überraschung, aber ich freue mich, dass du das Thema ansprichst. Superpunk, noch ein Lied von der Gruppe. Superpunk, ich bin kein Ignorant. Yo! quiet in the next room, please. I'm sorry. We have gathered here in Princeton to serve the cause of the Hebrew University in Jerusalem. The university was founded long before the establishment of the independent state of Israel. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber das ist die Stimme von Albert Einstein. Mit so einem wunderschönen deutschen Akzent, ne? Ja, das ist immer so schön, wenn Deutsche Englisch sprechen. Ja. Echt niedlich. Ja, er spricht hier gerade über seine Arbeit und hier steht auch lustige Aussprache. Albert Einstein, Einstein Archiv, lustige Aussprache. Hier habe ich noch Albert Einstein, he explains his famous formula. Hören wir da nochmal kurz rein. It follows from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation Albert Einstein wurde am 14.03.1879 in Ulm geboren. Seine Kindheit verbringt er in München, dort kommt auch seine Schwester Maria zur Welt. Zu ihr hatte Einstein zeitlebens ein sehr inniges Verhältnis. Anders als immer behauptet, ist er kein schlechter Schüler. Seine Noten sind durchschnittlich, in Mathematik und Physik sogar ausgesprochen gut. Allerdings sind ihm militärischer Drill und das sture Auswendiglernen an dem Wilhelmischen Gymnasium zuwider. Er verlässt mit 15 Jahren die deutsche Schule und folgt seinen Eltern nach Italien. Damit er am Polytechnikum Zürich angenommen wird, macht Einstein 1896 an einer Schweizer Kantonsschule den Mittelschulabschluss. Als Student für Mathematik und Physik an der Eidgenössischen Polytechnischen Hochschule in Zürich bekommt er hervorragende Noten. Kurz nach seinem Abschlussexamen 1900 schickt er seinen ersten wissenschaftlichen Artikel an die Annalen der Physik, einer der renommiertesten Zeitschriften auf diesem Gebiet. 1901 erhält Albert Einstein das Schweizer Bürgerrecht, das er bis zu seinem Tod behält. Nach einer schlecht bezahlten Anstellung als Privatdozent arbeitet er die nächsten 7 Jahre als Beamter am Eidgenössischen Patenamt in Bern. In dieser Zeit entwickelt er bis spät in der Nacht die Theorien über Atome, Elektronen, Raum und Zeit. ...1905 wird zu Albert Einsteins Wunderjahr. Er verfasst seine Dissertation und veröffentlicht mehrere bedeutende Arbeiten. Darunter die Abhandlung über die spezielle Relativitätstheorie, E ist gleich mc². Im Februar 1908 habilitiert er an der Universität Bern. Zwischen 1909 und 1914 ist er Professor an der Universität Zürich, wechselt für ein halbes Jahr an die Universität Prag und kehrt danach an die ETH zurück. Während dieser Zeit entwirft er die allgemeine Relativitätstheorie. Im Jahr 1919 erhält Einstein den Ruf der angesehenen Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Hier kann er sich endlich ungestört seinen Forschungen widmen, da er keinerlei Lehrverpflichtungen hat. Im Jahr 1916 vollendet er die allgemeine Relativitätstheorie. Lange Zeit kann sie nicht bewiesen werden. Erst eine Sonnenfinsternis 1919 bestätigt die Theorie. Die gewaltige Masse der Sonne lenkt wirklich das Licht der Sterne ab. Einstein gibt mit seinen Forschungsergebnissen den Startschuss für eine neue Epoche der Physik und wird selbst zunehmend zu einer Berühmtheit. Im November 1921 wird ihm der Physiknobelpreis für die Entdeckung des photoelektrischen Effekts verliehen. Der Pazifist und Jude Einstein wird offen von den Nazis angefeindet. 1933 kehrt der Weltbürger Deutschland für immer den Rücken und emigriert in die USA. Dort erhält er eine Professur am Institute for Advanced Studies in Princeton. No. Yeah. Yeah. Princeton, baby. It's not Princeton. Okay, egal. Der Kriegsgegner warnt 1939 US-Präsident Roosevelt vor der Gefahr einer deutschen Atombombe. Er regt an, die USA sollen eine eigene Atombombe entwickeln. An der Entwicklung der Atombombe beteiligt er sich jedoch nicht. Im Jahr 1941 wird Einstein amerikanischer Staatsbürger. 1953 formuliert er die endgültige Fassung der Verallgemeinerung der Relativitätstheorie. Einstein stirbt am 18. April 1955 im Alter von 76 Jahren im Princeton. Seinen gesamten schriftlichen Nachlass vererbt er der Hebrew University in Jerusalem, der sich heute im dortigen Albert-Einstein-Archiv befindet. I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man, as a good European and as a Jew. It will not be my task today to act as judge of the conduct of a nation which for many years has considered me as her own. We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Lister. Ja, das war die Stimme Einsteins. Das war seine Rede in der Royal Albert Hall anlässlich einer Ehrung. Du hast Fakten über sein Leben erzählt. Was vielleicht sehr interessant ist, auch die Tatsache, dass Albert Einstein Deutschland verlassen musste zu einer Zeit, als die Nazis sich die, sagen wir mal, die Finger danach geleckt hätten, einen Physiker wie Einstein zu haben. Weil es, man weiß ja auch, die Nazis haben auch an der Atombombe gebastelt, gebaut. Sie hatten die V1, die V2, das heißt die ersten Mittel- und Langstreckenraketen. Hätten die Nazis damals vielleicht den Wettlauf gewonnen mit dieser Superwaffe V1, dann sähe die Welt heute wahrscheinlich leider anders aus und wahrscheinlich wäre es noch schlimmer geworden. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber Einstein ist gegangen und gegangen worden. Da würden wir heute nicht hier sitzen, ne? Im Studio bei Radio Kontrabanda, Niemandsland, sondern dann würden wir irgendwo hinten im Oral Gewehr bei Fuß Wache stehen wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich, aber wir hätten vielleicht so einen lustigen Soldatensender im Kaukasus. Es steht ein Soldat am Wolga-Strand. Ja. Oder, soll ich das mal vorsingen? Oder zur afghanischen, ja, kannst du gleich machen, dann suche ich dir einen Beat, ich unterlege den Beat. Oder an der afghanischen Grenze zur Region Kunduz, um die Kiffer alle zu verhaften, die über die Grenze. Das war 1933, ja. Wo er emigriert ist in die USA. Mhm. Und da war der gute Mann ja schon über 50 Jahre alt. Also da versteht man das jetzt, dass dann in dem Alter das mit dem Akzent nicht mehr so richtig hinzukriegen ist. Was aber auch interessant ist, stellt euch vor, die Nazis hätten den Krieg gewonnen, dann wären jetzt wahrscheinlich deutsche Truppen in Afghanistan. Ne? Aber das ist ein kleiner Witz von mir. Das ist ein kleiner Witz von mir, die sind sowieso da. Aber glaubt ihr denn, dass Amerika den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat aufgrund der Atombombe? Meinte, das war der ausschlaggebende Grund? Nein. Die Atombombe wurde erst später. Die wurde erst, als in Europa der Krieg schon 3 Monate beendet war, wurde die Atombombe erst auf Hiroshima und Nagasaki geworfen, weil die Japaner eben nicht kapituliert haben. Das hatte keinen Einfluss, keinen großen Einfluss, zumindest nicht auf das Kriegsende in Europa. Das war dieser General MacArthur, der eben gesagt hat, wenn wir das nicht machen, dann dauert das noch ein paar Monate länger und dann sterben noch so viele Boys. Amerikanische Boys, Soldaten zu schützen, ja, und dann hat man dann, weiß nicht mehr, wie viele Millionen Japaner dafür in Kauf genommen. Das ist ja menschenfreundlich. Ja, aber was vielleicht interessant ist, dass ja Einstein mit Roosevelt, habe ich ja gerade vorgelesen, dass er da ja zugestimmt hat, dass Amerika, der amerikanische Staat, sich da jetzt ein bisschen bemüht, eine Atombombe sich anzuschaffen. Was er später aber auch bereut hat. Ich habe jetzt gelesen, dass er da später bereute, dass er da so leichtsinniges Papier unterschrieben hat. Aber ich denke mal, vielleicht war das ja in so einer Situation wie dieser damals, vielleicht war es ja wirklich notwendig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt er später, er hätte es bereut. Und was denkt ihr? Also meint ihr, es war eine gute Aktion? Was du vorher gesagt hast, er hat die amerikanische Regierung darauf hingewiesen, dass Deutschland möglicherweise eine Atombombe fabriziert. Das ist die offizielle Version, die wir kennen. Das stimmt ja vielleicht sogar. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, haben die Amerikaner das entwickelt, um eben den Deutschen da zuvorzukommen? Kann ja sein. Aber wie Dedi vorher gesagt hat, der Krieg in Europa war ja schon 3 Monate vorher zu Ende. Also warum setzen dann die Amerikaner die Atombombe ein gegen die Japaner? Da gibt es viele Theorien zu diesem Thema. Eine Theorie besagt, nach dem großen Erfolg der militärischen Aktionen in Europa, nachdem die Amerikaner praktisch den größten Teil Deutschlands besetzt hatten, wollten sie natürlich auch ihre Ansprüche auf Supermacht Nummer 1 anmelden und haben gegenüber der erstarkten jungen Sowjetunion, die auch verlustreich, aber siegreich aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist, wollten sie zeigen als Drohgebärde, guckt mal, was wir haben. Bumm. Deshalb, man das war auch das, ein Grund mit. Man musste das einfach mal ausprobieren, genau. Auch real, nicht nur Atombombenversuche machen in Neu-Mexiko. Die erste Atombombe wurde ja, das hatten wir letzte Woche berichtet, am 16.07., genau vor einer Woche, da war hier der Jahrestag, am 16.07.1945 wurde die erste Atombombe in Los Alamos gezündet. Und was du gerade sagtest, die Physiker, der wichtigste Physiker war der Physiker Robert Oppenheimer. Der lebte von 1904 bis 1967. Der gilt als der eigentliche Vater der Atombombe. Einstein war da gar nicht so in dieses Manhattan Project, so nannte man die Forschung an der Atombombe, war da gar nicht so verwickelt. Und was stimmt, ist, dass nach dem Wurf der Atombombe viele Wissenschaftler sich mit Grauen abgewandt haben und wollten nichts mehr mit dieser Sache zu tun haben, weil sie jetzt erst gemerkt haben, wie pervers die Regierung damit umging. Nach ihrem Einsatz in Japan fielen auch viele Mitarbeiter des Manhattan Projects in tiefe Depressionen. Einige wandten sich gegen die weitere Verwendung ihrer eigenen Erfindung und protestierten auch gegen die Regierung. Ja, im Grunde ist es das Gleiche, was dahinter steckt. Also sowohl Einstein distanziert sich dann hinterher nach Hiroshima und Nagasaki auch davon, wie diese Leute damals mit Oppenheimer. Ist die Verbindung zum anderen Thema, was wir auch letzte Woche kurz diskutiert hatten, mit dieser Hochschulreform, ne, wo man eben sagt, die Leute machen nur noch das sogenannte Schmalspurstudium und konzentrieren sich nur noch auf ihr Fach, die Fachidioten haben wir gesagt, und das sind die Konsequenzen, ne, dass die Leute, Physiker in diesem Fall, sich nur noch auf ihr Fach konzentrieren. Alles darüber hinaus interessiert sie nicht, geht sie nichts an, gehört nicht zu ihrem Fach, keinerlei sozialen Implikationen oder Konsequenzen werden noch mitgedacht, die sind einfach nicht mehr in der Lage dazu. Ne? Und so wiederholt sich die Tragödie, jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Gebiet der Atombomben, sondern auf vielen anderen Bereichen. Verantwortung und Erfindungen. Besonders auf dem Gebiet der Waffentechnik hat der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt ja in seinem Theaterstück Die Physiker versucht, moralisch und literarisch zu erkunden und hat das Ganze eben in ein Irrenhaus verlegt. Da ist ein Physiker, der die absolute Formel hat für die Atombombe bzw. für eine neuartige Wunderwaffe und die Geheimdienste zum Teil auch selber als Patienten verkleidet, sind eben damit beschäftigt, in diesem Irrenhaus herauszufinden, wer ist eigentlich der Physiker, den wir suchen. Es ist eine Satire über die Verantwortung, die Ethik und die Moral der Wissenschaftler in unserer Gesellschaft angesichts eben der diabolischen Erfindungen der Waffentechnik. Ja, bezogen auf wer, ne? Ich habe das jetzt gerade über die Erziehung oder über diese Fachidiotenschaft da gesprochen. Und er hat, das passt ganz gut, weil in dem Buch, was ich hier gerade in meiner Hand halte, von Albert Einstein, Mein Weltbild, spricht er auch darüber, ja? Da äußert er sich auch mal darüber. Ich kann ja mal was kurz darüber rauslesen. Überschrift lautet Erziehung zum selbstständigen Denken. Und er sagt, es ist nicht genug, dem Menschen ein Spezialfach zu lernen. Dadurch wird er zwar zu einer Art benutzbarer Maschine, aber nicht zu einer vollwertigen Persönlichkeit. Es kommt darauf an, dass er ein lebendiges Gefühl dafür bekommt, was zu erstreben wert ist. Er muss einen lebendigen Sinn dafür bekommen, was schön und was moralisch gut ist. Sonst gleicht er mit seiner spezialisierten Fachkenntnis mehr einem wohlabgerichteten Hund als einem harmonisch entwickelten Geschöpf. Er muss die Motive der Menschen, deren Illusionen, deren Leiden verstehen lernen, um eine richtige Einstellung zu einem einzelnen Mitmenschen und zur Gemeinschaft zu erwerben. Dies ist es, was Kultur in erster Linie ausmacht und erhält. Dies habe ich im Auge, wenn ich die Humanities als wichtig empfehle. Nicht einfach trockenes Fachwissen aus geschichtlichem und philosophischem Gebiet. Stimmt er dir also quasi zu? Einstein war natürlich auch ein, sagen wir mal, ein Philosoph. Einstein hat sehr viele Dinge von sich gegeben, die man heute in jedem Schatz, in jedem Hausschatz der philosophischen Sprüche wiederfinden kann. Zum Beispiel, er hat einmal gesagt, das Wichtigste ist nicht das Wissen, sondern die Vorstellungskraft. More important than knowledge is imagination, er hat das auf Englisch gesagt, in seinem deutschen Akzent. Versuch du es auch mal mit dem deutschen Akzent. More important than knowledge is imagination. Imagination, imagination. Ja, ich glaube, er war dann ein Tick besser. Ne? Der Einstein kann das besser. Ja, aber was ich auch noch gelesen habe, weil wir darüber gesprochen haben mit dem schlechten Gewissen, dass ja viele Physiker nach der Entstehung der Atombombe da hatten, ist, dass es ja auch einige Kampagnen, also Anti-Rüstungskampagnen gab, in denen sich ja auch dann Albert Einstein, anderer Physiker aus Deutschland, der während des Zweiten Weltkriegs dann hier war, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, auch ein berühmter Physiker aus Deutschland. Heisenberg vielleicht, oder? Ja, das könnte der gewesen sein. Er hat sich ja dann ebenfalls an diesen Anti-Rüstungskampagnen beteiligt. Also da kann man echt erkennen, dass die Leute ja inzwischen zwischen der Wissen, ja, so ein bisschen, ne? Moral, Wissenschaft, ne? Das ist echt ein bisschen schwierig. Ne? Ja, oder sie haben ein nettes Mädchen kennengelernt, das ihnen, wie damals Boris Becker, der von nichts eine Ahnung hatte, einmal gezeigt hat, was eigentlich links ist und was richtig ist und was korrekt ist und gegen wen man kämpfen muss. Das kann natürlich auch sein, dass er jemanden kennengelernt hat, eine Frau kennengelernt hat, die ihn praktisch das Weltbild zurechtgerückt hat. Aber das ist eine Nebenbemerkung von mir. Das erzählst du mir dann nachher beim Bier, das wusste ich auch nicht. Vielleicht sollten wir noch sagen, Nasila, dass mal sollten wir kurz die Relativitätstheorie erklären. Das ist jetzt deine Aufgabe. Nein. Erklär die mal kurz. Die Formel ist klar, ne? E gleich m mal c Quadrat. Das hat irgendwas mit Lichtgeschwindigkeit zu tun. Die Energie ist gleich die Masse, die Geschwindigkeit mal Masse zum Quadrat. Ja, E gleich m plus c Quadrat. Gut. Das heißt, Einsteins Formel ist so, je schneller sich ein Körper bewegt, umso größer wird seine Masse. Und die wird natürlich bei Lichtgeschwindigkeit unendlich. Gut. Eine verrückte Formel. Die Verleihung des Nobelpreises im November 1922 für das Jahr 21, dieser Verleihung ging eine Kontroverse voraus. Viele Mitglieder des Nobelpreiskomitees neigten eher zur Experimentalphysik als zur theoretischen Physik. Und auch die Genauigkeit des Gravitationslinseneffektes, mit der die allgemeine Relativitätstheorie bestätigt wurde, wurde bezweifelt. Besonders Alvar Gullstrand, der fälschlicherweise glaubte, verschiedene Fehler in Einsteins Theorie gefunden zu haben, wehrte sich gegen eine Nominierung. So erhielt Einstein seinen Nobelpreis nicht für die Relativitätstheorien, aufgrund derer er seit 1910 nahezu jedes Jahr bis 1911 und 1915 unter anderem von Max Planck und Arnold Sommerfeld nominiert wurde, sondern für die ebenfalls nobelpreiswürdige Deutung des photoelektrischen Effekts mit Hilfe der Lichtquantenhypothese. Einsteins Nobelpreisrede verspätet gehalten im Juli 1923 vor der Nordischen Naturalistenversammlung in Göteborg, betraf jedoch nicht den photoelektrischen Effekt, sondern behandelte und trug auch den Titel Fundamentale Ideen und Probleme der Relativitätstheorie. Vielleicht ein paar Worte zur Quantenphysik auch noch. Bemerkenswert ist Einsteins Verhältnis, so heißt es hier in der Wikipedia-Enzyklopädie, Einsteins Verhältnis zu einem weiteren Pfeiler der modernen Physik, der Quantenphysik. Einerseits, weil einiges von seiner Arbeit, wie die Erklärung des photoelektrischen Effekts, deren Grundlage bildete, andererseits, weil er später viele Ideen und Deutungen der Quantenmechanik ablehnte. Wir können und werden hier nicht als Radiosendung und Niemandslandsendung auf diese ganzen technischen und physikalischen Einzelheiten eingehen. Das kann man gar nicht so gut darstellen, wenn man spricht. Man müsste das eigentlich mit Bildern darstellen. Wir müssten uns die Erde als eine Apfelsine vorstellen, die um einen großen Fußball kreist. Und wenn jetzt jemand mit Lichtgeschwindigkeit von der Erde um diesen Fußball geworfen wird, dann kann er praktisch in die Vergangenheit reisen, wenn er die Lichtgeschwindigkeit überschreitet. Ne? Wenn jemand sich schneller bewegt als das Licht, dann reist er praktisch in die Vergangenheit. Logisch. Okay. Ja. Ich habe gelesen, dass es mit der Quantentheorie, dass er die deswegen nicht akzeptieren wollte, weil er selber ein sehr religiöser Mensch war. Und die Quantentheorie natürlich so quasi den Gott ein bisschen ausgetrickst hat. Also man konnte durch die Quantentheorie beweisen, dass Gott oder die Religion nicht existiert. Und ich glaube, damit hatte Einstein so ein bisschen zu kämpfen. Ja? Konnte er nicht akzeptieren. Und deswegen hat er dann versucht, also mehrere Theorien aufgestellt, um zu beweisen, dass die Quantentheorie halt unlässig ist. Hat es aber dann nicht geschafft, weil dann seine Theorie dann wieder widerlegt worden ist. Also da gab es auf jeden Fall einige Konfrontationen mit Einstein und den Wissenschaftlern der Quantenphysik. Das war schon interessant. Wozu ist Einstein heute eigentlich noch wichtig für die Leute? Was könnten wir sagen? Was kann Einstein uns heute noch zeigen? Weiß ich nicht. In der Science Fiction zum Beispiel, Reisen mit Lichtgeschwindigkeit, Quantensprünge, Paralleluniversum. Die Ideen, die Einstein praktisch physikalisch auch weiterentwickelt hat, sind heute schon Standard in jeder Science Fiction Geschichte. Als ich früher Science-Fiction-Romane gelesen habe, hieß es immer, das Raumschiff sprang zurück in ins Einstein-Kontinuum. Ach, echt? Ja, ja. Okay. A means of destruction par excellence. In order to atone for this, in order to relieve his human conscience, he instituted his apparatus for the promotion of peace and for achievement of peace. Today, the physicists who participate in forging the most formidable and dangerous weapon of all time are harassed by an equal feeling of responsibility, not to say guilt. We cannot desist from warning, and warning again. We cannot and should not slacken in our efforts to make the nations of the world, and especially their governments, aware of the unspeakable disaster they are certain to provoke unless they change their attitude toward each other and toward the task of shaping the future. We help in creating. Die sozialen Klassenunterschiede empfinde ich nicht als gerechtfertigt und letzten Endes als auf Gewalt beruhend. Auch glaube ich, dass ein schlichtes und anspruchsloses äußeres Leben für jeden gut ist, für Körper und Geist. Meine Ideale, die mir voranleuchteten und mich mit frohem Lebensmut immer wieder erfüllten, waren Güte, Schönheit und Wahrheit. Ohne das Gefühl von Übereinstimmung mit Gleichgesinnten, ohne die Beschäftigung mit den Objektiven, dem ewigen Unerreichbaren auf dem Gebiet der Kunst und des wissenschaftlichen Forschens, wäre mir das Leben leer erschienen. Die banalen Ziele menschlichen Strebens wie Besitz, äußerer Erfolg, Luxus erscheinen mir seit meinen jugendlichen Jahren verächtlich. Jeder soll als Person respektiert und keiner vergöttert sein. Als das eigentlich Wertvolle im menschlichen Getriebe empfinde ich nicht den Staat, sondern das schöpferische und fühlende Individuum. Die Persönlichkeit, sie allein schafft das Edle und Sublime, während die Herde als solche stumpf im Denken und stumpf im Fühlen bleibt. Die schlimmste Ausgeburt des Herdenwesens, das mir verhasste Militär. Wenn einer mit Vergnügen in Reihe und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon. Er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum Verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewalttat und leidige Väterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg. Essential demand of common welfare and justice. allow me to be more specific about just one case, which is but a symptom of the general situation, the case of my own people, the Jewish people. As long as Nazi violence was unleashed only, or mainly, against the Jews, the rest of the world looked on passively, and even treaties and agreements. Was der Einzelne ist und bedeutet, ist er nicht so sehr als Einzelgeschöpf, sondern als Glied einer großen menschlichen Gemeinschaft, die sein materielles und seelisches Dasein von der Geburt bis zum Tode leitet. Was ein Mensch für seine Gemeinschaft wert ist, hängt in erster Linie davon ab, inwieweit sein Fühlen, Denken und Handeln auf die Förderung des Daseins anderer Menschen gerichtet ist. Je nach der Einstellung eines Menschen in dieser Beziehung pflegen wir ihn als gut oder schlecht zu bezeichnen. Es sieht auf den ersten Blick so aus, wie wenn die sozialen Eigenschaften eines Menschen allein für seine Beurteilung maßgebend wären. Und doch wäre eine solche Auffassung nicht richtig. Nur das einzelne Individuum kann denken und dadurch für die Gesellschaft neue Werte schaffen. Ja, selbst neue moralische Normen aufstellen, nach welchen sich das Leben der Gemeinschaft vollzieht. Ohne schöpferische, selbstständig denkende und urteilende Persönlichkeiten ist eine Höherentwicklung der Gesellschaft ebenso wenig denkbar wie die Entwicklung der einzelnen Persönlichkeiten. Eine gesunde Gesellschaft ist also ebenso an Selbstständigkeit der Individuen geknüpft wie an deren innige soziale Verbundenheit. But after all that could happen and was not prevented from happening, how is it today? While in Europe... An Freiheit des Menschen im philosophischen Sinne glaube ich keineswegs. Jeder handelt nicht nur unter äußerem Zwang, sondern auch gemäß innerer Notwendigkeit. Schopenhauers Spruch, ein Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will, hat mich seit meiner Jugend lebendig erfüllt und ist mir beim Anblick und beim Erleiden der Härten des Lebens immer ein Trost gewesen und eine unerschöpfliche Quelle der Toleranz. That would be willing or able to offer them a place where they could live in peace and security. Alles, was du gerade zitiert hast aus Einsteins, sagen wir mal, Gedankenwelt und Geisteswelt, zeigt uns natürlich einen Einstein, der heute wahrscheinlich Aktivist bei Greenpeace und der Tech wäre, oder? Jolanda, was denkst du? Ja, Augenblick, entschuldige, ich muss dein Mikro, ja? Ja, wahrscheinlich. Das heißt, er ist sehr menschenfreundlich, er zeigt Verantwortungsbewusstsein für die Daten der Physiker, er ist antimilitaristisch, das macht ihn noch sympathischer. Mhm. Und Einstein hat natürlich auch die rassistische Diskriminierung als Jude in Deutschland am eigenen Leib zu spüren bekommen und hat gesehen, wie viele Millionen umgebracht wurden aus diesem Rassenwahn. Und das hat ihn wahrscheinlich klug gemacht. Nur mit einer Sache bin ich nicht so einverstanden. Also davor Schopenhauer zitiert und sagt, der Mensch kann nicht wollen, was er will. Also das finde ich fast ein bisschen defätistisch. Ne? Also mindestens würde ich da einflechten, wir können nicht wollen, was wir zuerst, wie hat er gesagt, wir können nicht wollen, der Mensch kann nicht wollen, was er will. Mhm. Das ist natürlich erstmal so, ja, weil auch das, was du willst, woher kommt denn das? Da bist du ja auch schon festgelegt und richtig determiniert. Ne? Mhm. Aber, wir machen ja trotzdem neue Erfahrungen und damit ändert sich auch unser Wollen, ne? Möglicherweise. Ja? Und also ich, mir ist da eigentlich dann Gotthold Ephraim Lessing sehr näher, der sagt, kein Mensch muss müssen. Ja? Also du kannst immer wählen oder das tun oder nicht, was du für richtig hältst. Ne? Aber ich denke, dass der Wille zum Beispiel stark unter dem Einfluss unserer Umgebung steht. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt eine Einstellung zum Krieg und sage, ich mag keinen Krieg. Und plötzlich wird irgendwie 3 Wochen lang in den Medien darüber berichtet, wie nötig dieser Krieg wäre für Deutschland, weil wenn nicht, dann könnte es sein, dass Deutschland irgendwie zugrunde geht und bla bla bla. Das 3 Wochen, ja? Dann würde ich vielleicht nach 3 Wochen glauben, okay, ich will jetzt auch Krieg. Natürlich. Das und dann plötzlich, ja, ne, ändert sich das. Das heißt, ich stehe unter Einfluss. Das ist ja das, was leider passiert und passiert ist in der Geschichte. Aber trotzdem bist ja du die Person, die sich drauf einlässt, die sich ins Hirn scheißen lässt oder eben nicht. Ja? Diese Option haben wir. Ja? Also das, diese Sache, das fällt mir auch immer wieder ein, wenn ich unsere Eltern oder Großeltern höre, wenn sie über die Nazi-Zeit sprechen und so, diese Sachen, ja, man konnte ja gar nicht anders und alle haben das gemacht und ja und nein, weil gleichzeitig haben zum Beispiel, bevor die Nazis an die Macht kamen, gab es Hunderttausende von Leuten in Deutschland, die gesagt haben, wer die Nazis wählt, wählt den Krieg. Ja. Und immer bist du derjenige, der am Ende die Verantwortung hat. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Klar, klar, klar. Einstein, ein Kopf, ein kluger Mensch. Vielleicht zu klug, vielleicht zu intelligent für seine Zeit, für diese Welt. Wer weiß. Einsteins berühmte Rede über den Weltfrieden, vielleicht noch zum Abschluss. Large parts of the world are faced with starvation, while others are living in abundance. The nations were promised liberation and justice, but we have witnessed and are witnessing even now the sad spectacle of liberating armies firing into populations who want their independence and social equality, and supporting in those countries by force of arms such parties and personalities as appear to be most suited to serve vested interests. Territorial questions and arguments of power, obsolete though they are, still prevail over the essential demands of common welfare and justice. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die Ende. 12 Jahre Niemandsland. 12 Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4. Ein paar vermischte Katastrophen, Meldungen und Hintergründe für den heutigen Freitag, den 23. Juli 2010. Vielleicht eine Meldung, die uns alle sehr beschäftigt, weil das Schicksal von Millionen Menschen weltweit abhängt davon, ob man einer gierigen Clique von Milliardären endlich mal die Hände bindet, ihnen auf die Hände schlägt. Es geht nämlich um die Bankenkontrolle. Entfesselte Banken waren seit der Regierung Ronald Reagan der größte Knüller in der US-Geschichte. Unter Bush, Papa Bush, dann ausgebaut, unter Baby Bush bis ins Extremste gezogen. Einigung auf europäische Finanzaufsicht soll noch im August stehen. Nach monatelangem Ringen um eine europäische Finanzaufsicht drücken die Mitgliedstaaten aufs Tempo. Das machen sie jetzt, nachdem Obama seine große Finanzreform endlich auf den Weg gebracht hat. In der wöchentlichen Botschafterrunde am Donnerstag bekräftigten sie das Verhandlungsmandat der belgischen Ratspräsidentschaft, bis Ende August eine Einigung mit dem Parlament zu finden. Die Finanzminister hatten vor anderthalb Wochen Zugeständnisse an die Volksvertreter gemacht. Inzwischen wird mit einer Abstimmung im Plenum Anfang September gerechnet. Bis dahin müssen strittige Punkte geklärt werden. Etwa die Frage nach dem Durchgriffsrecht der EU-Aufseher. Zwar hat auch Großbritannien inzwischen zugestimmt, dass diese den Banken im Krisenfall verbindliche Anweisungen geben können. Doch nun wird darum gefeilscht, wer eine Krisenzeit ausrufen kann. Geht es nach dem Parlament, ist die Kommission dafür zuständig. Geht es nach den Mitgliedstaaten, dann behalten diese das letzte Wort. Alle haben wir irgendwie in den letzten Monaten und Jahren mitgekriegt, seit Beginn der Krise, dass die Banken irgendwie doch eine Schwachstelle sind in diesem ganzen System, ja. Und jetzt also für heute Nachmittag sollen die Resultate veröffentlicht werden von diesen Pruebas de Resistencia, würde man auf Spanisch sagen, und Englisch Stresstests, wahrscheinlich auf Deutsch auch, Stresstests, denen die Banken und Sparkassen unterworfen werden, um einschätzen zu können, mit welchem Grad von Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit sie eine zukünftige Krise, beziehungsweise besser gesagt, wenn sich die jetzige Krise noch mehr verschärft, wie sie das überstehen, ob sie das überstehen. Und da soll dann eben, wird verglichen auf der einen Seite ihr Eigenkapital plus Reserven, die Gewinne, die nicht verteilt wurden, und Vorzugsaktien, die sie haben bei anderen Unternehmen, wird verglichen mit ihren Risikoaktiv, also das wären Kredite, die sie gegeben haben, Aktien oder andere Investitionen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sie diese Verschärfung der Krise überstehen würden. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ja ungeheuer wichtig und spannend, und vielleicht erleben wir heute diesen Freitag wieder mal einen schwarzen Freitag in der Weltwirtschaft. Aber ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Zu diesen Stresstests gibt es im Wesentlichen zwei Meinungen. Sehr viele sagen, das ist alles Quatsch. Diese Tests, die Prüfkriterien sind so schwach angelegt, also sind so zahm, dass da nichts Schlimmes dabei rauskommen kann. Und die anderen sagen, ja, also die Stresstests selber, die sind gar nicht so schlecht, das kann man ruhig machen, nur man sollte die Resultate nicht veröffentlichen, weil dann würde das Problem vielleicht erst beginnen, wenn dann die Kunden der Banken oder die sogenannten Investoren, wenn die dann schwarz auf weiß haben, wie beschissen die Situation ist. Aber ich glaube wirklich, wir brauchen keine Sorgen zu haben. Werden die Resultate der Stresstests am Ende die Investoren oder vielleicht besser gesagt die Spekulanten überzeugen oder nicht? Da können wir wieder in aller Ruhe auf unsere Lobbyisten vertrauen, die schon es geschafft haben, das Niveau runterzufahren. Hier gibt es ein technisches Problem oder? Ja. Nein, es gibt kein technisches Problem, ist alles völlig in Ordnung. Ich habe dich ganz klar im Kopfhörer, okay. Kein Problem. Ja, nee, das wollte ich sagen. Also und außerdem ist es im Grunde völlig egal, ob jetzt die Resultate von diesen sogenannten Stresstests die Spekulanten überzeugen oder nicht. Ist völlig egal, ob da gute oder schlechte Resultate rauskommen. Die Investoren, die werden am Ende sowieso machen, was sie wollen. Selbst wenn jetzt gute Resultate rauskämen, hätten die überhaupt kein Problem, wieder die Spekulationsmaschine in Gang zu setzen, Gerüchte auszustreuen, um an konkreten Punkten zu attackieren. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was diese Stresstests wirklich praktisch bringen den Leuten. Es klingt alles sehr abstrakt, was wir hier vielleicht manchmal so erklären oder zu erklären versuchen im Niemandsland. Am besten immer konkrete Beispiele. Es geht darum, dass viele Banken mit Geld spekulieren, das sie nicht haben. Viele Banken fälschen ihre Bilanzen. Viele Banken spekulieren mit Geldern, mit Tagesgeldern, die sie sich leihen. Es ist ein großes Casino, ein Bluff. Es sind keine Banken mehr, sondern es sind Spieler, globale Player, die sitzen in einem gewaltigen Casino und verschieben die Milliarden der Leute, die hart für dieses Geld gearbeitet haben, manchmal ein ganzes Leben lang. Rentenkassen werden verjuxt und verhökert, in Sekundenbruchteilen durch Knopfdruck wird das Vermögen der schottischen Rentnerinnen oder der schottischen Witwen um den Erdball gejagt, um das irgendwo in Asien zu deponieren, um es dann wenige Stunden später zurückzukaufen mit Gewinn und so weiter. Darum geht's, dass die Banken da mitspielen und die Banken sind Mafia. Achtung, machen wir uns keine Illusionen. Diese Stresstests nun sind Versuche des Kapitalismus selber, des sogenannten seriösen Kapitalismus, dem das auch auf den Geist geht, dass ihr System nahe dabei ist zusammenzubrechen. Die wollen natürlich versuchen zu retten, was zu retten ist. Und diese Stresstests, muss man auch noch auch dazu sagen, die werden von den Leuten, die, sagen wir mal, selber großes Geld haben, organisiert und laufen unter Geheimhaltung. Die Operation läuft unter größter Geheimhaltung, schreibt der Spiegel. Selbst in der CEBS, das ist die Bankenaufsichtskontrolle, die Kommission, die die Banken beaufsichtigt, haben nur wenige Zugang zu den Daten, die von den Mitgliedstaaten weitergeleitet wurden. Nichts darf vorab nach außen dringen, damit die Finanzmärkte nicht durcheinander geraten. Achtung, die sensiblen Finanzmärkte, die können durch ein Gerücht können die durcheinander geraten. Das bleibt alles geheim. Das findet wahrscheinlich in abhörsicheren Bunkern statt. Da werden die Banken getestet. Interessant. Dann geht es darum, dass keine Details durchsickern. Aber die Fast-Pleite-Bank, die deutsche Fast-Pleite-Bank HRA, die hat ihren Stresstest nicht bestanden. Die Meldung ist hier im Spiegel. Ja. Wenn das jetzt also drum geht, die deutsche Fast-Pleite-Bank HRE hat den Stresstest fast nicht bestanden, heißt, die Aktien gehen runter von dieser Bank, die Leute verkaufen, das hat direkt alles Einfluss auf die Märkte. Beim Stresstest, um das einmal zu erklären, werden Szenarien durchgespielt, wie die Bilanz einer Bank sich in bestimmten Krisensituationen verändern würde. Wenn etwa die Konjunktur einbricht oder die Kurse am Anleihenmarkt abstürzen, sinkt die Kernkapitalquote der Bank dabei unter eine gewisse Prozentzahl, 6% gelten als magische Grenze, wird sie als Sicherheitsrisiko gewertet. Entsprechend muss das Institut sein Kapital aufstocken, um eine mögliche Krise zu überleben. Achtung, jeder BWL-Student lernt im ersten Semester oder an kaufmännischen Bildungsanstalten lernt man in Deutschland, eine Bank muss jeden Kredit, den sie gibt, mit einer Mindesteigenkapitalquote decken. Darum geht es eigentlich. Es geht um ganz primitive Sachen. Die können nicht mit Geld spekulieren, was es nicht gibt. Ja, also das funktioniert ja so, wenn du zum Beispiel ein bisschen Geld übrig hast oder hättest, bringst du das zur Bank und die Bank legt das ja nicht in die Schublade, sondern die geben dann auf deiner Grundlage, die du ihnen gerade gebracht hast, geben die dann Kredite, aber nicht Kredite im gleichen Umfang wie das, was du ihnen gebracht hast, auch nicht das Doppelte, auch nicht das Fünffache, sondern das Zehnfache, das 15-fache, in einigen Fällen sogar bis zum 40- oder 50-fachen. Und deshalb hat man jetzt diese 6%-Grenze festgelegt bei diesen Stresstests. Das wäre also das Niveau 1, das erfüllt sein muss, die von allen Außenständen, die sie haben, Forderungen haben, die sie möglicherweise nicht mehr zurückbekommen, Kredite, müssen sie 6% abgedeckt haben. Nur 6%. Also die ganze Sache wird vom Zaun gebrochen, um eben wieder Vertrauensklima zu schaffen. Das Resultat soll feststellen, ist ja alles nicht so schlimm, deine Sparanlagen sind sicher, um diese Panik, vor der alle Angst haben, zu bremsen. Diese Panik darf auf keinen Fall ausbrechen. Und deshalb ist es auch egal, ob jetzt das Resultat der Stresstests gut oder negativ für die Mehrheit ist. Wenn diese Panik losbrechen würde, da würde keine Bank retten können. Ne? Auch die nicht die Bank, die jetzt wahrscheinlich ganz an der Spitze stehen würde, die BBVA und die Santander und vielleicht noch die Caixa. Und dann geht es eben runter in diesem Ranking bis hin zu kleinen Sparkassen irgendwo auf dem Lande, besonders von denen, die jetzt da in letzter Zeit angefangen haben zu fusionieren mit anderen Banken. In Deutschland ist es ähnlich, ne? Da gibt es Banken, die ganz oben eingestuft werden und dann ganz unten kommt diese HRE, Hypo, Real, Estate, ne? und auch Landesbanken in Deutschland, die eben wesentlich schlechter dastehen. Aber im Grunde hat es alles gar keinen, wird es gar keinen Effekt haben. Eine zweite Meldung, die uns doch sehr beschäftigt, ist das Bundesverwaltungsgericht. Vor dem Bundesverwaltungsgericht musste die Linke eine juristische Niederlage einstecken. Aber jetzt erhalten die Genossen prominente Unterstützung. Führende Politiker von SPD und Grünen rügen das Urteil und fordern ein Ende der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist die deutsche Geheimpolizei. Die beobachtet seit ihrer Gründung die Linken. Bodo Ramelow übt sich nach seiner juristischen Niederlage vor dem Bundesverwaltungsgericht in trotzigem Humor. Seine Frau nehme jetzt alle Gardinen ab, damit auch unsere Wohnung eine öffentliche Quelle ist, sagt der Thüringer Linke. Seine Homepage hat Ramelow inzwischen mit einem Warnhinweis versehen. Achtung, überwachte Zone ist dort zu lesen und weiter. Amt für Regierungsinteressen, Demokraten bespitzeln. Der Thüringer Fraktionschef der Linken hatte darauf gesetzt, dass die Leipziger Richter nicht nur seine Überwachung durch den Verfassungsschutz stoppen, sondern ein Grundsatzurteil sprechen, das die Beobachtung der Partei insgesamt beendet. Aber das Gericht entschied am Mittwoch dieser Woche anders als die Vorinstanz und rechtfertigte auch die Beobachtung Ramelows mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen in Teilen der Linken. Dem Urteil zufolge dürfen alle linken Mitglieder vom Verfassungsschutz aus öffentlichen Quellen erfasst werden, weil es in der Partei extremistische Strömungen wie etwa die kommunistische Plattform gäbe. Damit stünden jetzt plötzlich alle Mitglieder der Linken, 80.000 Menschen, unter Generalverdacht, schreibt Ramelow im Internet. So demokratisch und fein geht es also im heutigen Deutschland zu. Der Linken-Hass und der Kommunisten-Hass, der ist einfach zu tief verwurzelt und hat zu viel Tradition in Deutschland, als dass man da so einfach hier ein Urteil fällen würde und sagen, Linke darf man nicht bespitzeln. Linke muss man bespitzeln, Das ist die Antwort. Warum? Weil die Linken wahrscheinlich die einzige Kraft sind, die dem, worüber wir gerade gesprochen haben, diesem ganzen Finanz, man muss wirklich sagen, diesem Finanzcasino, diesem Schweinefinanzsystem, irgendwann auch mal den Hahn abzudrehen und vielleicht auch mal die Guillotine auszupacken. Und darum geht es letzten Endes. Ja, also Deutschland hat ja wie jeder Staat, der was auf sich hält, einen Verfassungsschutz. Also in Deutschland gibt es noch andere Geheimdienste. Und der Verfassungsschutz soll eben unsere Verfassung schützen. Ne? Ist doch schön. Aber vor wem soll er die Verfassung schützen? Vor uns, wie damals Tonsteine Scherben gesungen haben, den Staat schützen vor uns. Jetzt vor den Extremisten natürlich. Ja. Und jetzt bei den Extremisten wissen wir ja, da gibt es ja linke Extremisten und rechte Extremisten. Und was wir eben auch mitgekriegt haben in den letzten Jahren, unser Staat, er ist eben auf dem rechten Auge blind. Unser Staat hat ganz klar erkannt, die Gefahr steht links. Und es ist nicht nur eine Hassfrage, eine Hass auf die Linke, es ist einfach auch eine Überlebensfrage für den Staat und für die herrschende Klasse selber, uns zu kontrollieren. Und ich hoffe, dass der Staat recht hat mit seiner Einschätzung, ne? Weil dass die Linke die Gefahr ist, weil historisch waren ja die Faschisten, die Nazis, die Rechte generell waren nie eine Gefahr für das kapitalistische Ausbeutersystem. Ne? Die haben sich immer gut miteinander verstanden. Alle respektieren die heilige Kuh im Kapitalismus, des Privateigentums, und wer das nicht so unbedingt respektieren will, also wohlgemerkt, wir sprechen nicht über dein Privateigentum an deiner Zahnbürste oder an deinem Fahrrad, sondern über das Privateigentum zum Beispiel von Unternehmen. Ja, und deshalb hat jetzt eben unser Verfassungsschutz im Visier eine konkrete Partei, die heißt auch noch Die Linke, zu allem Überdruss. Und jetzt irgendein naiver Mensch könnte natürlich sagen, ne, das ist doch eine zugelassene Partei, eine nicht verbotene Partei, die nimmt an Wahlen teil, die darf an Wahlen teilnehmen. Die wird sogar gewählt. Ich glaube, bei der letzten Wahl waren es 11% oder so, die Linke. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, wer darf denn der Verfassungsschutz so eine Partei überhaupt beobachten, kontrollieren, ausspionieren in einer Demokratie? Wir leben doch in einer Demokratie. Und die Antwort ist jetzt einfach klar, die Antwort ist ja. Und wer sagt das? Wenn wir das nicht so klar haben, das sagt das Bundesverwaltungsgericht, dass jetzt diesem, was ist der jetzt für Fraktionsvorsitzender in Thüringen, früher glaube ich Vize bei der Linken im Bundestag, Vize-Fraktionsvorsitzender, der hat dagegen geklagt, dass er beobachtet wird und hat jetzt in der dritten Instanz verloren. Und was halten wir davon? Wahrscheinlich ist es doch gerechtfertigt, da ich will da mal einen CDU/CSU-Menschen zitieren, Bundestagsabgeordneter Stefan Mayer. Er sagt, diese Linksextremisten, sie versuchen auf zwei Wegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung anzugreifen. Ideologisch durch die Verbreitung ihres gefährlichen Gedankenguts und praktisch durch Übergriffe auf Vertreter unseres Rechtsstaats. Da muss man doch was tun, ne? So kann das doch nicht weitergehen. Gut, Bespitzelung von fortschrittlichen linken Parteien hat Tradition. Schon in der Kaiserzeit, schon zu Heinrich Heines Zeiten wurden freiheitlich Gesinnte, Freisinnige vom Staat bespitzelt. Die hatten natürlich noch kein Internet und kein Telefon, sondern die saßen wirklich in der Kneipe oder in den Bierzelten nebenan und schrieben wirklich mit. oder machten lange Ohren oder steckten die Ohren wirklich an Fenstern. Die versteckten sich manchmal in Kartoffelsäcken im Keller, in Fässern, legten sich sogar unter die Tische und hörten und schrieben wirklich mit. Diese mühselige Arbeit des Spitzels, die braucht heute keiner mehr auf sich zu nehmen, es sei denn, man hat jemanden eingeschleust in eine Partei, sondern Internet, Foren, Telefone abhören, das reicht heute, um jeden zu bespitzeln. E-Mail-Überwachung. Die E-Mail-Überwachung. Ihr wisst natürlich, dass der Verfassungsschutz die folgende Technik hat. Der Verfassungsschutz kann ein Mobiltelefon anmachen, nicht anzünden, anzünden können sie es wahrscheinlich auch, die können praktisch unser Mobiltelefon anmachen und das als Wanze benutzen, selbst wenn ich es ausgeschaltet habe. Diese Technik existiert. Das Ganze heißt verdeckte Kontrolle. Das geht übers Handy. Das geht folgendermaßen. Der Fahnder sendet ein Signal. Dazu benötigen Sie die Telefonnummer des Verdächtigen. Sagen wir mal, es wäre dein Telefon, Werner. Gut? Ich habe kein Signal, Handy. Gut, du hast kein Handy. Sagen wir mal, du, Nasila, dein Telefon, du bist verdächtig. Dann brauchen Sie nur deine Telefonnummer, senden ein Signal. Das Signal geht zum Sendemast, wird weitergeleitet. Durch den Funkkontakt lässt sich das Mobiltelefon orten. Dann weiß man, wo du bist. Gut? Okay? Dann wird das Gerät, das Signal, das Gerät, dein Gerät wird eingeschaltet. Du merkst das gar nicht. Das Gerät empfängt das Signal und auch wenn es scheinbar ausgeschaltet ist. Die Freisprechfunktion wird unbemerkt aktiviert. Und Unterhaltungen können abgehört werden. Das heißt, mein Telefon kann jetzt als Abhörgerät benutzt werden. Ich habe es hier in meinem Rucksack. Wenn ich es auf den Tisch legen würde und es wäre ausgeschaltet, kann der Verfassungsschutz mich trotzdem hören. Augenblick, ich mache gerade dein Mikro an. Also ganz kurz, also das geht jetzt, die wollen jetzt mich abhören, ja? Schicken mir dann so ein Signal, aktivieren dadurch mein Handy und dadurch kann ich abgehört werden, auch wenn das Handy aus ist. Ja, okay, genau. Dann stelle ich dir eine Frage. Ich habe ein ganz altes Handy für 20 Euro gekauft. Egal. Das geht auch damit. Das ist dieselbe Technik, klar. Das heißt, die können uns hören. Wir können was anderes draus lernen. Also wenn du das nächste Mal was Wichtiges zu besprechen hast, gibst du mir dein Handy, ich fahre in einen anderen Stadtteil, ja, und rede dann mit irgendeinem Freund, scheiße, dass die was zum Lachen haben, der Verfassungsschutz, und du redest dann ohne Handy in der Nähe über das, worüber du reden musst. Ne? Das wäre doch eine Möglichkeit. Ja, also dann kann man sich ja echt leicht drauf einstellen. Dann hat man einfach nie das Handy dabei, wenn man... Ja, nur wissen das eben viele Leute nicht. Wir wissen es jetzt. Aber und vielleicht jetzt einige 10.000 Zuhörer auch. Ja, unsere Handys sind Wanzen. Gut. Es gibt in Deutschland ungefähr 90 Millionen Handys. 90 Millionen Mobiltelefone. Der Markt boomt, die Leute kaufen immer mehr, manche haben schon 2 bis 3 Mobiltelefone. Die Polizei möchte natürlich nicht sich in die Karten gucken lassen, aber der Spiegel hat das Thema sehr gut recherchiert. In seiner Ausgabe 29 von 2007 erscheint ein Artikel von Herrn Andreas Ulrich über das Thema. Der Artikel heißt, das Thema heißt Ohr in der Tasche und da geht es darum, dass die Polizei in der Lage ist, technisch uns abzuhören. Aha. Und was möglich ist, da machen wir uns keine Illusionen, das wird auch gemacht. Jo. Gemeinsam besuchten Joe Biden und Thad Allen am Donnerstag den Ort Theodore im US-Bundesstaat Alabama. Vor Ort wollten der US-Vizepräsident und der von der Regierung eingesetzte Krisenmanager die Arbeiten zur Bekämpfung der Ölpest im Golf von Mexiko begutachten. Ein für das Wochenende erwarteter tropischer Sturm bereitet den Verantwortlichen Sorgen. Wie groß die Bedrohung ist, darüber sind sich die US-Regierung und der Energiekonzern BP jedoch uneins. Krisenmanager Allen sagte am Donnerstag, das Unwetter könne gravierende Auswirkungen auf die Bekämpfung der Ölpest haben. Vizepräsident Biden sagte, die Quelle in 1600 Meter Tiefe solle verschlossen bleiben. It's probably going to go over the spill site, or excuse me, over the oil. Der Sturm wird möglicherweise über das Bohrloch hinwegfegen, aber wir glauben, dass alles halten wird. Und mit Gottes Gnade werden wir in den kommenden 10 Tagen in der Lage sein, die Arbeiten zu Ende zu bringen und das Leck vollständig zu verschließen. BP zog wegen des drohenden Tropensturms zwar Arbeiter von 8 Ölplattformen im Golf von Mexiko ab, das behindere aber nicht die Bekämpfung der Ölkatastrophe, betonte ein BP-Sprecher. Es seien nur Arbeiter an Land gebracht worden, auf die man zwischenzeitlich verzichten könne. Man habe eine Menge Vorkehrungen getroffen, sagte der BP-Einsatzleiter Doug Suttles. Wir telefonieren zweimal am Tag mit dem Nationalen Hurrikanzentrum und mit der Wetter- und Ozeanographiebehörde. Und es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, an dem man uns sagen wird, dass wir uns zurückziehen müssen. Für das Wochenende wird erwartet, dass der Tropensturm über den nördlichen Teil des Golfs von Mexiko hinwegzieht. Ja, meine Damen und Herren, wir haben gehört, der Chef von BP telefoniert zweimal am Tag mit dem Hurrikanzentrum. Das ist unglaublich, so eine Aktivität hätte man gar nicht erwartet von so einem Menschen, dass er so das überhaupt kann, telefonieren. Es geht um die größte Schweinerei in der US-amerikanischen Geschichte. Jetzt kommen die Hurrikans. Das Bohrloch ist immer noch nicht verschlossen. Das war ein Gerücht. Es sickern immer noch Teile des Öls ins Meer. Das kann man in der Presse lesen. Das ist leider eine Tatsache. Und diese Leute reißen immer noch das Maul auf. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, die Zensur auf der Internetseite von BP. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema mitbekommen habt. Mhm. Auf der Internetseite von BP wird Aktivität vorgetäuscht. Die haben ein großes Kontrollzentrum, wo angeblich BP-Mitarbeiter im Einsatz sind, um die Ölkrise zu meistern. Aber auf dem Originalfoto waren mehrere Bildschirme aus. Das heißt, die Aktivität war doch nicht so doll. Und um das zu vertuschen, hat man mit Photoshop die Bildschirme gefüllt. Ein Internetfreak hat das rausbekommen und hat das ganz genüsslich an die Weltpresse gegeben und man kann es jetzt nachlesen. BP manipuliert Bilder mit Photoshop, um Aktivitäten vorzutäuschen. Das ist nicht zu fassen. Aber wollte der BP-Chef jetzt auch nicht zurücktreten? Ich glaube, ich mal gelesen. Diese Typen nicht zurück. Diese Typen werden zurückgetreten. Von alleine tritt er nicht zurück. Wenn ihm niemand sagt, geh, oder wenn ihm niemand Handschellen verpasst oder droht, dann wird dieser Mann nicht zurücktreten, weil der wird nicht als BP-Chef 80 oder 8 Millionen Euro Jahresgehalt aufgeben. Einen haben sie absolviert, aber das ist nicht der ganz große Big Boss, sondern irgendwie eine Führungsebene weiter unten. Ja. Gut, ich würde sagen, wenn es nichts mehr zu kommentieren gibt, dann war es das für heute über unsere Katastrophen und Hintergründe. Ein Lied und danach bringen wir Poesie von und mit Yolanda. Vielleicht ein Lied, das mir im Moment sehr gefällt und auch imponiert. Es ist eine brechtische Version, eine Brecht-Version von Rammstein. Wir halten uns an Recht. Also, wenn du mal wieder in der Berlin kommst, du musst immer locker bleiben, ja? Immer krass locker. Also, oder wenn dich jemand lange oder schief so anguckt, dann sagst du einfach, ey Alter, was geht ab? Bin ich Kind oder was? Hallo, hier sind Mimi und Aaron. Und wir grüßen die Hörer und Hörerinnen von Niemandsland. Bei Radio Contrabanda. Ich wollte natürlich sagen, Radio Contrabanda. Ho, ho, ho. Kommen wir wieder in den Genuss von Yolandas Lyrik. Gedichte von Yolanda Garcia. Krankenhaus von 25. Mai 2009. Weiß und breit, die Zeit ummalt das Zimmer und die Schmerzen sprengen gegen den Glas des Fensters und bleiben hier. Sitzender Gott in einer weißen Ecke des Zimmers. Ein sitzender Gott mit ruhigen Atmen begleitet mich. Draußen wird alles anders. 25. Juli 2009. Schreien werden Geräusche. Meine Knie aufs Glas spielen leise Melodien. Schwerwiegenden Geräusche. Schrei, Lärm, Melodie, Ruhe. Vielleicht wird alles taub. Vielleicht bin ich, wer taubert. meine Lunge aus Stein, spielen dunkle und schwerwiegende Melodien. Schweigenden Geräusche. Meine Stimme aus Papier fliegt, Stimme, auf diese fast gebrochenen Melodien, schweigendes Wesen. 25. Dezember 2009. Tot und weiß. Zu oft, vielleicht nicht zu oft. Warum ist noch der Tod hier? Hinterherlaufender. Ich wurde angerufen. Sehr oft ist und war es der Tod. Weiß und weich. So weich und angenehm. Meine Füße sind schwach. 7 Monate, als ob ich gestorben war. Jetzt noch mit dem Tod. In der Nähe tanzender. 21. Juli 2010. Die tauben Lungen. Warum halten sie mir nicht? Meine Lungen seien so weit von mir entfernt. Zu weit entfernt. Vielleicht jenseits der Gegenwart. Jenseits meines Körpers. Weit entfernt und schwerwiegend war auch mein Atmen. Nicht einmal konnte ich schreien. Nicht einmal konnte ich meine Lungen rufen. Zu leise war meine Stimme. Zu taub waren meine Lungen. Nach einem paar langsamen Schritten bin ich immer nicken worden. Ich bin immer nirgendwo, aber damals konnte ich gar nicht weit entlang nirgendwo hingehen. Trotzdem konnten meine Augen andere Landschaften finden. Sie erfanden neue Landschaften aus schon existierenden Farben und Formen. Trotzdem war ich fast unsichtbar, als ich in nirgendwo war. Ja. 22. Juli 2010. Neu gestrichen. Kann jemand all diese Farben sehen? Immer da waren sie, zu oft für so viele unsichtbar. Plötzlich sichtbar werden. Alles draußen neu gestrichen. Neu gestrichene Frau. Mit neuen Farben, mit neuen Bewegungen. Plötzlich sichtbar geworden. Gedichte von Yolanda Garcia, Werner und Nasila. Für euch war das natürlich neu, Gedichte von Yolanda zu hören. Vielleicht darf ich kurz zumindest etwas andeuten. Yolanda, ich weiß nicht, ob das deine Privatsphäre verletzt, aber du warst krank eine ganze Zeit. Ja. Und das erste Gedicht heißt ja auch Krankenhaus. Und du weißt, ich bin ein Bewunderer deiner Lyrik. Du schreibst also für mich, du hast den Stil einer großen Lyrikerin. Du schreibst auf Deutsch und du findest Metaphern, die wahrscheinlich ein Deutscher oder eine Deutsche so gar nicht finden würde. Du bringst ganz neue Wortkombinationen. Sitzender Gott in einer weißen Ecke des Zimmers. Ein sitzender Gott mit ruhigem Atem begleitet mich. Draußen wird alles anders. Das ist Krankenhaus und hier erfährt man eigentlich, dass du sehr gelitten hast und dass du sehr nah daran warst, vielleicht sogar aufzugeben, wenn ich das so interpretieren darf. Ja, ist das richtig? Ja. Und du hast diese Phase in Gedichten verarbeitet und die sind schon sehr, sehr impactante, würde man auf Spanisch sagen. Die sind schon sehr wuchtig, diese Gedichte. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Nasila. Ja, ich habe hab da auch eine Entwicklung gesehen in den Gedichten. Ne? Es gab halt eine dunkle Phase bis hin zum Tod. Und dann sprichst du ganz am Ende über die Farben und erwähnst ja die neue Frau mit den, oder draußen gibt es neue Farben, die neue Frau, neu gestrichen, also das heißt, es gibt eine positive Entwicklung und ich hoffe auf jeden Fall, ja, das ist schön. Danke. Naja, ich wusste das natürlich auch nicht mit deiner persönlichen Geschichte, aber jetzt kann ich das eher nachvollziehen und verstehen. Ne? Ja, Poesie kommt immer aus persönlichen Erfahrungen. Denn man kann das Leben nicht als anders haben als Poesie. Ja, es ist eine Verarbeitung des Lebens auch in Poesie und du hast deine Erlebnisse in Poesie gegossen, wenn man das so sagen kann. Und ich denke mir, was ungewöhnlich ist, ist eben, dass du auf Deutsch schreibst. Das ist sehr ungewöhnlich. Sehr mutig. Sehr mutig. Und dass du auch unheimlich gut auf Deutsch schreibst. Ja. Dass du halt Metaphern findest, die ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Die sind einfach absolut stark. Du sagst hier zum Beispiel, meine Knie aus Glas spielen leise Melodien. Das ist ein starkes Bild. Das könnte von Paul Celan sein oder von oder von Ingeborg Bachmann. Das hat Rang, das hat wirklich Wucht, das hat Kraft. Das hat wirklich eine innere Kraft, die ist nicht so leicht zu erzeugen in der Sprache. Die schweigenden Geräusche, Schrei, Lärm, Melodie, Ruhe. Vielleicht wird alles taub. Vielleicht bin ich, wer taub wird. Ja, ich meine, dass die Metapher sind irgendwo jenseits Sprachen, weil man sie einbildet und man beschreibt es. Nichts zu tun mit Spanisch oder Deutsch, meine ich, aber manche Leute vielleicht denken, dass man braucht eine Sprache, um dort die Metaphern zu finden, weiß es nicht. Du sprichst natürlich viele Sprachen, Yolanda. Du sprichst nicht nur Deutsch als Fremdsprache. Du sprichst erstmal deine zwei Muttersprachen, Spanisch und Katalanisch. Du sprichst Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch. Ja, aber nicht so gut Japanisch. Ich kann es benutzen, ja. Ja, du sprichst natürlich auch, was hast du gelernt? Du sprichst, da war gerade Antonio, den haben wir lange nicht gesehen. Ich habe ihn gerade gegrüßt. Er hat den Kopf hier zur Tür reingesteckt. Du sprichst auch Nepalesisch, ne? Nein, ich habe nur ein Semester Tibetisch gelernt. Aber und auch ein Jahr Chinesisch, aber das ist nicht. Und gerade lerne ich Russisch. Aber lerne ich. Bitte, da haben wir es. Ein Multisprachentalent. Was mich fasziniert, ist eben, dass deine Sprache, ich spreche natürlich auch Spanisch, ich spreche Englisch, aber wenn ich schreibe, wenn ich auf Deutsch schreibe, bin ich jemand anders, als wenn ich auf Spanisch schreibe. Ich schreibe auch Texte auf Spanisch, aber die Metaphern sind andere, mir fliegen andere Worte zu. Ich drücke mich anders aus. Ein anderes Ich spricht und schreibt, wenn ich Spanisch spreche und schreibe. Deshalb ist für mich persönlich ist es nicht so, dass es mir egal ist, in welcher Sprache ich schreibe, sondern die Sprache, in der ich schreibe, die hat einen ganz eigenen Geschmack. Das ist wie ein Getränk, ein eigenes Getränk oder ein Asila. Kann ich dich fragen, wie es kommt, dass du auf Deutsch schreibst und nicht auf Spanisch? Oder vielleicht schreibst du auch auf Spanisch, aber wenn du dann hier bist, bringst du die deutschen Texte, ich weiß es nicht. Es kommt darauf. Manchmal kommen die Ideen auf Deutsch direkt. Und ja, zum Beispiel Poesie, normalerweise schreibe ich auf Deutsch, aber ja. Und andere Texte vielleicht auf Spanisch oder Katalanisch, aber auf Englisch nie, weil ich finde Englisch, wenn ich poetisch, weiß ich nicht. Okay. Es kommt darauf an, plötzlich, zufällig, die Ideen kommen und ja, wenn ein Wort zum Beispiel auf Deutsch oder, weiß ich nicht, ja, eine Idee auf Deutsch, sie entwickelt sich in meinem Kopf dann auf Deutsch oder wenn es auf Spanisch, dann Spanisch. Hast du schon in Deutschland gelebt, oder? Nein, ich war noch nie da. Ah, du warst noch nie da? Nein, leider nicht. Das musst du nachholen, Yolanda, du warst noch nie in Deutschland, das ist praktisch, das wird dir ja fast niemand glauben, ne? Ja. Wenn du jemandem deine Gedichte zeigst, ist das sehr schwer nachzuvollziehen, dass du noch nicht in Deutschland warst. Ich versuche dich immer ein bisschen zu animieren, dass du einmal deine letzten Texte alle, die du die letzten Jahre geschrieben hast, dass du die einmal versuchst zu veröffentlichen. Ich glaube, das wird sich lohnen, Lyrik-Fans und Leuten, die wirklich gerne Gedichte lesen und hören, die ihnen zugänglich zu machen. Was hältst du von der Idee? Hättest du kein Interesse? Ja, warum nicht? Nein, aber es ist immer interessant, alle die Texte in eine Sammlung zu haben und eine Entwicklung zu sehen. Und Ja. Aber weiß ich nicht, ich glaube, dass es nicht Fans gibt. Also das Stil kommt mir bekannt vor. Also diesen, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sich für sowas, also auch für den Stil hier gerade interessieren. Meine Stimme aus Papier fliegt. Stimme auf diese fast gebrochenen Melodien. Schweigendes Wesen. Das ist große Sprache, das muss man einfach anerkennen. Ich weiß nicht, ob dir das zugeflogen ist, ob du das erarbeitet hast, aber einfach diese Metapher, meine Stimme aus Papier fliegt, Das ist eine, eine unglaubliche Metapher. Ein Kompliment. Besonders diese letzten Gedichte waren für mich auch als eine Therapie. Dann ich habe nur meine Gedanken beschrieben, weil ich sollte es, weil ich brauchte es. Ja, das heißt für dich ist... Das ist nur eine Beschreibung. Ist Schreiben praktisch ein lebensrettendes... Eine lebensrettende Aktivität. Ja, genau. Ja. Man hat manchmal das Gefühl, ich kenne dich ja nun schon länger, Yolanda, dass du wirklich schreibst, auch um zu überleben. Wie einmal, das haben manche Lyriker gesagt. Franz Kafka hat auch geschrieben, um zu überleben. Viele haben das auch gesagt, wir schreiben, um zu überleben. Mhm. Vielen Dank jedenfalls für diese tollen Gedichte. Es waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Gedichte. Krankenhaus, Schreie werden Geräusche, Tod und Weiß, die tauben Lungen und neu gestrichen, die neu gestrichene Frau. Herzlich willkommen unter den neu gestrichenen. Danke. Große Abenteuer gibt's da nicht. Auf jede Spannung leist ich gerne Verzicht. Doch die Welt wird wissen, wenn sie es liest, was ich fühle. Wenn du mich küsst, die Geschichte wird sehr einfach sein. Auf jeder Seite steht nur kurz, ich bin dein. Und damit die Nachwelt es des Nichts vergisst, was ich fühlte, wenn wir uns geküsst. Ja, wir haben jetzt gerade einen Ausschnitt von einem Trailer gesehen, von dem Film Night on Earth, den ich gestern zum ersten Mal gesehen habe. Und jetzt denkt man, okay, das ist bestimmt ein neuer Film. Ein Nazi, 25 Jahre alt, hat einen Film gesehen im Fernsehen. Nee, ist aber nicht so. Der ist schon relativ alt. Der ist 1991 kam da raus. Und der Regisseur war der Jim Jarmusch. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich kenne ihn halt nicht. Aber natürlich, weltbekannt. Weltbekannt, ja gut. Vielleicht. Du hast mir mal erzählt, der Down by Law hat er auch gemacht. Down by Law. Den habe ich halt auch gesehen, aber ich wusste nicht, was der Regisseur war. Stranger Than Paradise und verschiedene andere Low-Budget-Filme, die hat er so in den 80ern gedreht. Die wurden Kult, auch in Berlin, in den Off-Kinos und so. Also super. Also es geht, ich kann ja mal ein bisschen was darüber erzählen, weil das ist wirklich super. Also erstens, die Musik ist genial in diesem Film. Wir haben jetzt gerade aus dem Trailer ja mal ein bisschen was rausgehört. Und es handelt da um 4 oder 5 Geschichten. Ich glaube, es sind 5 Geschichten, die zur gleichen Uhrzeit auf verschiedenen Teilen der Erde stattfinden. Die erste Geschichte beginnt in Los Angeles, die zweite in New York, dritte in Frankreich, also in Paris, dann die vierte in Rom und die letzte dann in Helsinki. Und es geht halt eigentlich immer um Taxifahrer und deren, hört man das, Klienten und die dazugehörenden wirklichen Geschichten. Und es ist einfach schön, weil man einmal erstens einen Einblick bekommt in die verschiedenen Länder, quasi Kulturen so, ne? Wie sieht das Taxifahren aus in New York? Wie sieht es aus in Helsinki? Welche Probleme gibt es in welchem Land? Und das ist einfach richtig, richtig witzig. Sehr minimalistisch gehalten, weil es sind halt wirklich nur diese Taxi-Ausschnitte zu sehen, aber ich empfehle es auf jeden Fall. Weiter. Ich weiß nicht, denkt mal davon, dass ihr beide, Detlef und Werner, wahrscheinlich den Film schon kennt, oder? Ja, 91 ist nicht so. Naja, wir sind schon ältere Herrschaften, ältere Semester. passiert, was mir sehr oft passiert. Na, du hast den Titel gesagt, Night on Earth, und da ist mal meine erste Reaktion, nee, kenne ich nicht, weil ich mir nie die Titel merke und auch nicht die Regisseure. Aber dann ist mir es wieder eingefallen, doch, doch, ich habe den gesehen, ja, sehr witzig, sehr netter Film. Mhm. Jim Jarmusch, immer empfehlenswert, der bringt eben Aspekte, die im kommerziellen Kino so nicht auftauchen. Er beschreibt witzige, fantasievolle Menschen, die durch ein Schicksal zum Beispiel ins Gefängnis verschlagen werden. Oder er hat einen Thriller geschrieben, das war der langsamste Film, den ich je gesehen habe. Das ist ein Roadmovie, da fahren irgendwelche Typen mit Bierdosen die erste Stunde völlig langweilig über die Autobahn. Und es passiert absolut nichts in dem Film. Die Dialoge sind langsam, die Klamotten sind langweilig, die sie tragen. Selbst die Landschaften, die man aus dem Fenster sieht, sind schlecht gefilmt. Man sieht also völlig schlecht gefilmte Landschaften. Man sieht graue Häuser, ein bisschen Nebel, Schnee, Schneematsch. Dann gehen sie die Eltern von einem besuchen, nichts passiert. Erst die letzten 3 oder 4 Minuten des Films beginnt der Thriller. Da kriegen sie aus Versehen einen Koffer mit Heroin oder weiß ich nicht wie viel zigtausend Dollar in die Hände und zum Schluss sind sie reich. Aber das passiert alles in den letzten 2, 3 Minuten. Der Rest des Films ist langweilig. Das ist ein Protest gegen das amerikanische Actionkino von Jim Jarmusch. Mhm. Völlig genial eigentlich. Jo, unsere Sendung neigt sich gnadenlos dem Ende zu. Wir haben noch schlappe 4 Minuten, vielleicht noch ein abschließendes Wort zu dem kommenden Wochenende. Was ist eigentlich in der Stadt hier los? Außer Touristen, Kultursommer, Barcelona, da gibt es doch einiges zu sehen. Fiestas de Gracia werden auch beginnen. Aber erst im August, ne? Ja, Fiestas de Gracia im August. Ich spreche vom Sommer, ja. Ah, dieses Wochenende. Ach so, nee, dieses Wochenende noch nicht. Dieses Wochenende ist für mich der wichtigste Termin. Morgen Abend, das beginnt um 10 Uhr in der Floresta beim Freund von mir. Da spielen wir die ganze Nacht Skat durch. Das beginnt von abends 10 bis am nächsten Morgen um 8. Gut, da wünschen wir dir viel Spaß und viel Erfolg. Viel und, Alkohol. Und was sind deine Pläne fürs Wochenende, Nasila? Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Genau. Nee? Musst du lernen, nicht lernen für dein Studium? Nee. Musst du nicht pauken? Nee. Wortschatz pauken? Noch im Erasmus, ja. Da lernt man doch stimmt. Nicht. Da feiert man. Erasmus. Dafür ist der feiern. Erasmus doch nicht. Jolanda, und was sind deine Pläne fürs Wochenende? Augenblick? Ich habe noch keine Ahnung. Noch keine Pläne. Gut. Ja. Und du? Naja, ich habe Patenkind noch zu Hause bis morgen. Ich hatte jetzt 3 Wochen Patenkinder zu Hause und die mussten versorgt werden. Da wurde gekocht, jawohl. Fulltime. Geschrubbt, sauber gemacht. Fulltime-Job. Ja, die wurden morgens geweckt, die kamen mit zum Unterricht. 2 adoleszierende 16,5-Jährige, eine ist 18. Und das war schon ziemlich lustig, aber auch sehr ein bisschen, wie soll ich sagen, auch erfüllend, weil man kann diesen jungen Leuten doch immer etwas vermitteln an Wissen oder an guten Manieren. Oh, ist der pünktlich zu sein zum Beispiel. Gut, wir verabschieden uns, eine Abschiedsrunde. Tschüss, adeo, adios. Adios. Tschüss, bis nächsten Freitag, vermutlich der letzte Freitag vorm Sommer, ne? Ja. Dann ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du heute das Niemandsland mit deinen Gedichten bereichert hast. Vielen Dank. Jo, agur. Morgen wird die heutige Niemandsland-Sendung wiederholt. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Jo, haltet die Ohren steif.